Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 bis 13. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, denn dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Gott segnet dieses Wort. Verantwortung. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief lernen wir mehr über Verantwortung und was es bedeutet, Verantwortung zu haben. Und hier im Hebräerbrief verstehen wir, wenn es gleich heißt am Anfang, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Also das Wort Gottes bezieht sich hier auf die Bibel, ja? Und das Alte und das Neue Testament und alle Worte, die wir in der Bibel haben. Also das ist Gottes Wort. Und es ist lebendig und wirksam. Und wir verstehen, dass wir hier eben, dass unser Herr Gott eben alles sieht. Er sieht alle Herzen, ja, und unsere Gedanken und er kennt uns auch besser, als wir uns selber kennen. Und wir haben eben hier eine Verantwortung, denn wir müssen eben Rechenschaft ablegen, ja, vor Gott. Lasst euch aber nicht entmutigen. Ja, es ist zwar eine wichtige Realität, es soll uns aber nicht abwenden von unserem Herrn Jesus, sondern ihm zuwenden. Ja? Denn er hilft uns hier, das zu verstehen, diese Verantwortung wahrzunehmen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und geht nochmal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 1, 1 bis 5. Und wir verstehen da, also Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Und wir verstehen, dass Jesus Christus eben unser Schöpfer ist und der ist, der uns das Leben gibt. Ja, Jesus Christus hat alles erschaffen. Lies das mal selber durch und nimm das so zu Herzen. Und geht auch nochmal in den Psalm 139 im Alten Testament, Psalm 139, Psalm von David, und seht, wie das eine Herzensangelegenheit ist. Ja, und unsere Verantwortung vor Gott, die wir wahrnehmen, ist eben eine Herzensangelegenheit und es macht Sinn, dass wir verstehen, dass wir diese Wahrheit wahrnehmen aus der Bibel und dass wir, da unsere Herzen ja Gott schon offengelegt sind, dass wir uns Gott zuwenden und ihn bitten, uns zu helfen, was denn in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, ja, dass unser Jesus Christus uns hilft, dass uns aufzeigt, wo er uns helfen will und wo ja auch verborgene Sünde ist und versteckte Sünde. Vor Gott können wir uns nicht verstecken. Ja? Und das wird uns klar, wenn wir diesen Text lesen aus dem Hebräerbrief und auch Johannes verstehen, Johannes Kapitel 1, 1 bis 5 und auch aus dem Alten Testament König David im Psalm 139 sein Herz offenlegt. Also wir wenden uns Christus zu und er hilft uns. Ja? Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir eben so die Verantwortung haben, aber eben auch uns Jesus Christus zuwenden und auch zuwenden sollen. Ja? Denn er weiß, dass wir vergänglich sind und Jesus Christus ist ewig. Und wir können eben auch nur in und durch unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus diese Verantwortung wahrnehmen und er hilft uns dann. Ja? Es ist wie gesagt alles, dass wir tun das alles nicht in eigener Kraft, sondern unser Jesus Christus tut das für uns. Ja? Und er hilft uns auch mit dem Glauben, in unserem Glauben zu wachsen. Wir können das in einer Kraft nicht tun. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst zu verstehen, die Verantwortung, die wir haben. Denn wir müssen, denn vor dir sind alle Herzen offen, wie du uns ja auch im Bibeltext, in dem Hebräerbrief zeigst. Und dass wir diese Verantwortung wahrnehmen und dass wir uns dir zuwenden. Und du uns hilfst mit Sündhaftigkeit und auch verborgener Sünde, dass wir all dieses dir in deine Hände legen und du uns auch ermutigst, in die Bibel zu gehen. Denn dein Wort ist lebendig und wirksam. Ja, und das ist das lebendige Wort. Und die Einladung ist tagtäglich,